Frequency. Net Audio, Net Labels und freie Musik aus dem Netz. Herzlich willkommen zu Frequency. Am Mikrofon begrüßt euch Christian Grasse. Hallo. Heute spiele ich Musik von 4 Netlabels. Das heißt, jeden Song dieser Stunde könnt ihr legal und kostenlos aus dem Netz laden. Los geht's mit dem Schotten Mark Scanlon alias K.A.L. Er hat sein Album Tones, Drones and Broken Bones von diversen Künstlern remixen lassen. Erschienen sind die Stücke auf dem Music-Netlabel. Wir hören She Binds Books hier im PER Remix. Thank you. Byte FM. It's a far, far better thing I do than I have ever done. It's a far, far better rest I go to than I have ever known. KAL, geremixed von Matt Slow vom Netlabel Music. Out of the City and Into the Trees heißt das Stück. Und ja, wir bleiben noch ein wenig bei dem Hip-Hop-Elektro-Netlabel und hören ein Stück von dem Londoner DJ und Produzenten Wrong Tom. Take It Down featuring Sarah Wayne. Take It Down featuring Sarah Wayne. Hinter dem Sound steht ein gewisser Wrong Tom, Produzent und DJ aus Südlondon. Old Ghosts heißt das Album des Briten und erschienen ist das Ganze als freier Download bei music.net. Geschrieben wird das Ganze myuzyk.net. Links dorthin findet ihr aber auch bei uns im Netz auf bytefm/magazin. Und nun ein vorerst letztes Stück vom MusicNet-Label, und zwar hören wir Mr. Hood mit dem Track Traveling Alone. Thank you. the trap of doom. I'm going back to being a gunman. You walk in, you put a heater on them, you get their dough. That's all there is to it. I want to learn all about drills and punches and knobs and nitroglycerin. If anybody thinks they can get away with tricks, I'll come down and beat their head to paste. What do you think of this new guy? Straight to Milwaukee. You hear that, copper? You hear that? I'm gonna use it. You wanna live, don't you, copper? Byte FM in eigener Sache. 1000 neue Freunde bis zum Jahresende. Das ist unser Ziel. Unterstützt uns, damit Byte FM weiter mit Liebe und Know-how senden kann. Was habt ihr davon, außer einem guten Radioprogramm? Alle Freunde von Byte FM bekommen kostenlos Zugang zum Byte FM Archiv. Damit könnt ihr fast alle Sendungen der letzten 5 Monate hören, wann ihr wollt, so oft ihr wollt. Außerdem macht ihr mit bei exklusiven Verlosungen von Konzertkarten und CDs. Es lohnt sich. 1000 neue Freunde bis Ende 2010. Helft uns, dieses Ziel zu erreichen über die Byte FM Homepage unter Freunde von Byte FM. We'll be right back. Ein sehr langes Stück von Nox Band. Dafür kann man sich auch mal knapp 11 Minuten Zeit nehmen. Emerging from Shadows One heißt der Track. So heißt auch ihr fünftes Album Emerging from Shadows. Die Songs auf dem Album heißen genauso Emerging from Shadows 1 bis 6. Nur ein Song ist übrigens unter 10 Minuten. Erschienen ist das Ganze bei dem DIYM-Netlabel. DIYM steht übrigens für DIY-Musicians, also Do-It-Yourself-Musicians. Und bei dem nächsten Track wird diese Bezeichnung auch deutlich. Wir hören Darth Vader Disco von Robo Distaste. I see silence. Distaste, ein Duo aus Neuseeland. Shona May Ellis und Quint Baker stecken dahinter. Ihren Track Darth Vader Disco steuerten sie einer Compilation bei. Two heißt die. Und ja, diesen Namen trägt es auch nicht umsonst, denn das ist die zweite Veröffentlichung des Netlabels DIY Musicians. Und auf dem gleichen Sampler ist auch ein Stück von City 17 aus Cambridge. Und den hören wir jetzt. Und zwar heißt der 11 Degrees North Hope Exit. Thank you. Byte FM. Highway Lights von Our Seizing Voice aus Österreich. Auch die Band hat einen Song der Two Compilation vom Netlabel DIYM Musicians beigesteuert. Und damit war es das soweit mit DIYM. Wir wechseln Land, Label und Musik. Es wird etwas härter. Wir hören nämlich die spanische Band The Big Sleep in Search of Hades. Ihr Album Ethers erschien bei dem schwedischen Netlabel 23 Seconds. Walking Alone, Thinking Alone von The Big Sleep in Search of Hades. Auf ihrer MySpace-Seite ordnen sie ihre Musik übrigens unter Experimental, Shoegaze und Metal ein. Und ja, diese Schublade ist genau richtig, würde ich sagen. Nach all dem Krach wird es jetzt etwas ruhiger. Und zwar kommen wir nun zum letzten Netlabel dieser Sendung. Eardrums Pop, Musik zum Runterkommen sozusagen. Wir hören Faller Falling mit I Remember Evening. Thank you. FM. Wunderbar sanfter Pop von den Tiny Fireflies aus Chicago. Ihre Single Holding Patterns erschien bei dem Netlabel Eardrums Pop. Und mit diesem Label und dieser Band werde ich auch jetzt die Sendung beenden müssen, denn die Zeit ist wieder mal ziemlich schnell zu Ende gegangen. Das war es quasi schon mit einer Stunde Frequency. Und wie gesagt, einen Song gibt's noch. Und zwar ist der ziemlich passend zum sicherlich bald kommenden ersten Schnee in diesem Jahr. Denn wir hören Snow ebenfalls von den Tiny Fireflies. Links zu allen Songs der Sendung gibt's im Netz auf byte.fm/magazin. Und mit diesen verträumten Klängen verlasse ich euch. Bis bald und danke fürs Zuhören, sagt Christian Grasse. Tschüss! I have